Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast hier von Manga Chapter Review. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus, dass ihr das anhört und nicht lest, da keine Artikel mehr kommen werden, sondern nur mal alles in Podcast-Form hier rausgebracht werden. Ich entschuldige mich jetzt auch noch, dass ich erstens einmal zu schnell rede, es tut mir leid. Und dass so lange nichts mehr gekommen ist. Es tut mir wirklich leid, ich hatte etwas Stress, dann wurde ich noch krank und naja, ihr kennt das ja, man hat auch noch eine Arbeit nebenbei. Jedoch werden wir jetzt einmal zu Fairy Tail 517, 518, 519 kommen, also die Kapitel. Und ich werde euch ein bisschen davon erzählen, was alles so passiert ist. Wir fangen einmal mit Fairy Tail Kapitel 517 an und man sieht gleich zu Beginn, dass Eileen ihren neuen Körper bekommen hat. Sie hat sich in Wendy hineingezaubert und ist darüber sehr, sehr glücklich. Ein Kampf entbrennt wieder gegen Ersa und jetzt Eileen, Wendy oder Wendy Belserion, wie es ja im Titel heißt. Und sie kämpfen, Eileen testen ein bisschen so ihre magische Kraft aus, dass sie jetzt nicht mehr so groß ist wie im alten Körper, jedoch noch sehr gigantisch. Und stößt Ersa einmal zurück und Ersa kann auch nicht wirklich was gegen sie machen, denn Eileen probiert so ein bisschen jetzt ihre Dragonslayer-Magie, ihre Wind-Dragonslayer-Magie aus. Doch als jetzt Ersa einen finalen Schlag geben will, sagen wir mal so, ist sie unversehrt. Das liegt daran, dass ihr alter Körper aufgestanden ist, weil sich Wendy in Eileen hineingezaubert hat. Und das ist einmal ein bisschen mindblowing für mich. Das war ziemlich geil. Auch auch Eileen und Ersa sind ziemlich überrascht. Und was ich sehr witzig finde, ist, dass Wendy sich einmal gleich beschwert, dass sie so große Brüste hat, dass sie so schwer sind. Normalerweise beschwert sie sich ja immer, dass sie keine Brüste hat. Und ja, wir kennen das ja. Und Wendy startet aber auch gleich einen Angriff, der ziemlich hardcore ist, muss ich sagen. Doch Eileen kann ihn irgendwie noch abwehren. Doch währenddessen, dass sie das abwehrt, probiert Wendy schon wieder Eileen hinauszuzaubern aus ihrem Körper. Denn sie will ja einen alten Körper zurück, das ist ja klar. Doch Eileen beschädigt einmal Wendys Körper, dass sie dann glaubt, vielleicht will Wendy dann den Körper nicht mehr oder vielleicht einen zu sterbenden Körper nicht mehr, doch Wendy ist das egal und sie zaubert jetzt beide wieder zurück. Also Wendy ist jetzt wieder in ihrem alten Körper und Eileen auch. Und damit ist eigentlich Fairy Tail Kapitel 517 so ziemlich beendet. In Fairy Tail 518 geht es größtenteils jetzt darum, also ja, ich kann jetzt nur größtenteils sagen, denn ich kann nicht jede Seite des Kampfes jetzt berichten, können schon, aber wäre ja langweilig. Also größtenteils geht es jetzt nur ums Kämpfen. Sie schlagen beide aufeinander ein. Natürlich hat Eileen die Oberhand noch immer. Ersa bekommt ein Flashback, wie sie früher so war, Sklavin, erzählt auch ihrer Mutter ein bisschen was davon. Und Eileen will sie jetzt endgültig vernichten und sie verwandelt sich ein bisschen mehr wieder in den Drachen, den sie mal war, beziehungsweise noch immer ist, und bis sie sich wieder in den kompletten Drachen verwandelt und gibt Ersa mal nur so einen Hit, den Ersa probiert zu parieren, aber das bringt sich natürlich nichts, von einem Drachen gehittert zu werden. Gildas kann ein Lied davon erzählen, wie das dann ist. Und da liegt sie einfach dann am Boden und all ihre Knochen sind gebrochen, bis auf die linke oder rechte Hand. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Hand das jetzt wirklich ist. Auf alle Fälle, eine Hand ist noch nicht gebrochen. Das ist später nur noch wichtig. Und Eileen wirft einmal einfach so einen Meteor vom Himmel. Also jetzt kommt auch noch ein fetter Meteor vom Himmel, der einfach mal den kompletten Kontinent wahrscheinlich vernichten würde. Und dadurch Ersa aber noch eine Hand frei hat, denn die nicht gebrochen ist, stößt sie sich ab und will jetzt den Meteor mit dieser einen Hand, wo sie jetzt ein Schwert herausgezaubert hat, einfach mal zerstören. Und das war's jetzt mit Fairy Tail Kapitel 518. So schnell kann es halt mal gehen. Und jetzt kommt 519, wo man auch gleich wieder am Anfang sieht, dass er hinaufstürmt, zum Kometen und die Kometen gleich einmal mit einem Schlag richtig zerstört. Eileen in ihrer Drachenform ist ziemlich geschockt darüber, dass sie das überhaupt schafft. Also so ein Kraftakt ist ja auch so nicht normal. Aber dass sie das in diesem Zustand überhaupt noch schafft. Jetzt fliegt er sie wieder hinunter. Man sieht aber auch vorher noch, dass Wendy ein bisschen gezaubert hat, also sie ein bisschen verzaubert hat, wie sie hinunterfliegt. Und sie schlitzt einmal Eileen in ihrer Drachenform auf, woraufhin Eileen wieder in ihre Menschenform geht. Das ist ziemlich interessant, dass sie anscheinend in ihre Menschenform zurückgeht, wenn sie zu starken Schaden genommen hat vielleicht. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Oder ob sie das einfach jetzt nur komfortabel für sie ist, so zu kämpfen. Keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt. Auf jeden Fall nimmt sie Ersa Schwert und will sie abstechen jetzt, jedoch lacht Ersa. Was jetzt sehr interessant ist, da Eileen Flashbacks bekommt, wie sie Ersa gerade bekommen hat. Man sieht, dass sie ein bisschen schon verrückt ist, weil sie einen neuen Körper haben will. Jedoch kann sie sich nicht hineinverzaubern. Das Baby lacht, also Ersa lacht auch als Baby und da hat Eileen dann Probleme damit. Man merkt schon richtig, dass sie ihre Tochter eigentlich noch, dass sie ihre Tochter eigentlich liebt und sich deswegen nicht in sie hinein verzaubern kann. Sie schreit auch noch, hör auf damit. Sie will nicht, dass ihre Tochter lacht. Sie will sie ja umbringen für Alvarez. Und das nimmt natürlich er sofort und stoßt mal hinauf mit ihrem Kopf gegen ihren Kopf. Aber bringt sich natürlich nicht so viel jetzt. Also, sie nimmt sich wieder das Schwert, Eileen. Und man denkt eigentlich, sie will jetzt Ersa wirklich den Rest geben, dadurch, dass Ersa sie jetzt angegriffen hat. Jedoch nimmt sie das Schwert und sticht sich selbst ab. Also, sie sticht in sich selber rein. Was sehr interessant ist, da man jetzt sieht, dass sie Ersa wirklich immer geliebt hat. Sie sagt auch, ich habe dich immer geliebt. Und das ist auch der Schluss von Fairy Tail Kapitel 519. Also alles zusammengefasst, wirklich gute Kapitel. Bis auf 518 habe ich jetzt nicht so gefeiert, dadurch 518 eigentlich nur aus Kampf bestanden hat und wenig Story für mich. Und ja, man kann es eigentlich so sagen, es war nicht sehr viel Story. Man hat auch jetzt sehr guten Einblick in Eileens Charakter, also in die Mutter, Entschuldigung, in die Charakter von der Mutter von der Ersa bekommen. Sie ist als komplettes Arschloch die ganze Zeit dagestanden und hat gesagt, sie hat eigentlich keine Gefühle für Ersa und hin und her. Dann hat man eigentlich gesehen, dass die Mutterrolle, also die Mutterinstinkte von ihr immer da waren und immer eigentlich ihr Leben beherrscht haben, wodurch sie sich nie wirklich hineinzaubern konnte, ein neues Gefäß haben konnte, menschlich sein konnte. Sie hat auch sehr viel aufgegeben dafür, einfach nur, dass er sein Leben kann. Und das finde ich einfach unglaublich, eigentlich Hammer. So einen Charakter findet man ja öfter in Animes und auch sogleich, aber solche Charaktere feiere ich einfach. Dass man einfach sieht, wie viel Liebe sie einen anderen Charakter schenken können. Und in den nächsten Kapiteln wird es mit Natsu weitergehen. Drache oder Dämmer heißt das, Kapitel 25. Ich bin schon gespannt, ob Natsu jetzt wirklich sterben wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, Ignail wird ihm noch irgendwas zeigen, was nützlich ist, dadurch, dass er nicht stirbt. Aber ob er dann die Dämonenfähigkeiten mit seiner Dragonslayer-Magie kombinieren kann, das wird interessant werden. Das will ich auch sehen, wie er das schafft. Beziehungsweise wie das dann aussehen wird, wie mächtig das er dann wird und ob Gray ihn dann noch immer töten will, lassen will. Halt wieder blöd. Ich deutsche Sprache. Das kann man einfach. Ob Gray ihn noch immer töten will. Das wollte ich eigentlich sagen, tut mir wirklich leid. So, jetzt zum Schluss will ich mich nochmal bedanken, dass ihr mir überhaupt zuhört, beziehungsweise dass ihr überhaupt meine Artikel gelesen habt. Vielen, vielen Dank. Ich werde auch noch extra Podcasts zu Grandblue machen und vielleicht auch noch zu Boruto, aber nur zum neuen Kapitel dann, wenn das schon dann die neue Story wird. Dann werden wir uns Boruto auch noch widmen und ich werde mich auch noch ein paar andere Mangas raussuchen, wenn ich wirklich glaube, dass ich sie weiterlesen will. Das ist auch sehr wichtig. Ich bedanke mich fürs Zuhören, euer Nicke vom Manga Chapter Review und ciao, ciao.